Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Petrusbrief, 2. Kapitel, Vers 21 bis 24. Dieses Leiden gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Er hat nie gesündigt und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Gott segne dieses Wort. Heilung in Christus. In dieser Passage hier aus diesen Versen aus dem 1. Petrusbrief lernen wir mehr, was es auf sich hat, was es bedeutet, Heilung in Christus zu haben. Also hier geht es vor allem um unser Seelenheil, ja, dass wir erlöst sind in und durch Jesus Christus, der eben an seinem eigenen Körper unsere Sünden ans Kreuz getragen hat. Und ich möchte euch einladen, das nochmal euch genau selber durchzulesen. Geht rein in den 1. Petrusbrief und lest das nochmal durch. Und dass wir uns erinnern hier, wer unser Jesus Christus ist und was er eigentlich für uns getan hat. Und dass wir also auch ein bisschen ehrfurchtig, dass wir nicht ein bisschen, aber auch ehrfürchtig ihm gegenüber sind und als reuige Sünder zu ihm kommen. Und auch verstehen die Gewaltigkeit, also wie unglaublich das eigentlich ist, was er für uns getan hat. Für alle Menschen, ja, aber vor allem für uns, als die wir als reuige Sünder zu ihm kommen und eine persönliche Beziehung mit ihm eingehen. Und die Einladung ist auch hier, dass wir eben dann die Bibel, dass wir da Ehrfurcht haben vor Gottes Wort. Aber eben auch dann unser neues Leben finden, wie es hier auch heißt, dass wir eben für die Sünde tot sind. Ja? Wir wenden uns von der Sünde ab und können also die Gerechtigkeit, also Gottes Gerechtigkeit leben, sogar hier, im Hier und Jetzt. Und nicht nur, wenn wir sterben oder am jüngsten Tag. Ja? Also darauf kommt es an, dass wir hier das verstehen, was wirklich es ist unglaublich, was Christus hier für uns getan hat. Und Heilung eben ist eben etwas, ist vor allem unser Seelenheil. Darum geht das hier, wie Petrus hier schreibt. Und bleibt nochmal im 1. Petrusbrief und geht dann auch nochmal ins letzte Kapitel des Petrusbriefes. Das ist also im 1. Petrusbrief 5. Im 7., Vers 7, also 1. Petrusbrief, 5. Kapitel, Vers 7, heißt es, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gott segne dieses Wort. Und Petrus lädt uns dann nochmal ein hier, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen, und das ist auf unseren Herrn Jesus Christus, und wir, die wir alle eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Ja, und das bezieht sich hier nur auf Christen. Haben wir dann eben dieses Versprechen, dass unser Jesus Christus sich um uns sorgt. Und das drückt sich immer verschieden aus, unterschiedlich von Person zu Person, aber das ist hier die Wahrheit, die wir haben. Und da lädt uns dann hier nochmal die Bibel ein, dass wir dann verstehen, dass Jesus sich um uns sorgt und auch um uns kümmert. Ja? Also, das ist also Heilung in Christus, das kann auch körperlich sein. Wir beten oftmals, dass wir geheilt werden, physisch, ja, in allen, emotional, in verschiedenen Bereichen des Lebens, ja. Aber manchmal werden wir nicht geheilt, ja, wenn es nicht Gottes Wille ist. Aber wir, die wir zu Christus kommen, unser Seelenheil ist dingfest, das lasst euch nicht beirren. Das bleibt, wir sind erlöst, alle, die wir zu Jesus Christus kommen, als reuige Sünder, ein für alle Mal, und wir können unsere Erlösung auch nicht verlieren. Christus ist für uns ein für alle Mal am Kreuz gestorben. Und wir haben also Heilung, unser Seelenheil ist also garantiert. Und das macht uns Mut und stärkt uns. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für die Wahrheit, die du uns mitteilst, wie wir Heilung in Christus in dir haben. Und auch, dass wir unsere Sorgen auf dich werfen können, denn du sorgst dich für uns als deine Kinder, die wir zu Jesus Christus kommen. Und wir beten und wir wünschen uns, dass alle Menschen zu dir kommen. Das ist auch Gottes Wunsch, ja, aber durch unseren freien Willen. Manche werden das nicht tun, aber für die, die zu dir kommen, die du gerufen hast, die zu dir kommen durch ihren freien Willen, das ist unser Gebet, dass du uns hilfst, auch obwohl wir Heilung in dir haben, unser Seelenheil, haben wir auch Schwierigkeiten, Sorgen, Probleme im Leben, ja, aber wir haben eine ganz andere Perspektive, denn wir wissen, dass wir ein und alle Mal in alle Ewigkeit und auch im Hier und Jetzt schon in einer persönlichen Beziehung zu dir stehen. Und dafür danken wir dir. Und beten dies in deinem gerechten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.